Transsilvanien ist nicht England. Meine Art ist nicht die ihre. Hier getrennt von Freud und Leid vermeide ich das Licht und leb in Dunkelheit. Kalter Wind weht durch die Gänge und die Zinnen sind zerbrochen. Ich blieb stehen in der Zeit, ein Kind der alten Zeit, in der das Schwert regiert. Das ist vorbei und nun kommt etwas Neues. Ich bin bereit, befreit von alten Geistern und meistere die Zeichen der Zeit. Bald ist alles hier vergessen. Meine Zukunft liegt in England. Ich such nicht nach eitlem Glanz. Ich bleibe auf Distanz, weil ich ein Einzelner bin.